Ich kann übrigens den Text der spanischen Nationalhymne auswendig. Achtung, ich lese ihn gerade vor. Ah, der hat keinen Text, der ist mega witzig. Ich bin so witzig und gewieft. Sag mal, Philipp, möchtest du die Regeln erklären? Gerne. Wir spielen wieder A, die Kurzform von Ach. 10 Hinweise geben den Hinweis oder den Clou oder den Schlüssel oder die Erratemöglichkeit auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Wie immer ist Mitraten ausdrücklich erwünscht. Schieß los. Wow, das war echt ziemlich geil, was du da gesagt hast, wenn ich mal das als ehrliches Feedback weitergeben darf. Dankeschön. Endlich weiß ich auch, dass ich mitraten darf. Ihr erinnert euch noch, als wir mit dem Podcast-Nick in Nürnberg zugegen waren, wen er da gemacht hat. Also der hat ja auch eine Folge seines Podcasts gemacht und seine einführenden Worte waren, dass denjenigen in Deutschland kaum jemand kennt. Ja. Und ich denke, das könnte auch hier ein Problem sein. Oh. Nichtsdestotrotz, wie so oft, ist es ein Heidenspaß, die einzelnen Punkte durchzugehen und deswegen wünsche ich mir und vielleicht sogar euch viel Spaß dabei. Ist auch mega witzig, uns dann auflaufen zu lassen mit jemandem, den wir noch nie gehört haben. Ich freue mich. Ich wurde am 17. Januar 1949 in New York City geboren. Als ich 1984 starb, glaubten viele die Todesnachricht nicht. Sie dachten, es handele sich um einen meiner Scherze. Oh, Sekunde, wie heißt der denn? Kurt Cobain wurde nicht so alt. Nein, eine ganz schräge TV-Figur, gespielt auch von Tim Curry in Der Mondmann, hatte auch so ein crazy alter Ego. Ach Mensch, wie hieß denn der? Andy Kaufman. So, und damit beenden wir diese Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ernsthaft? Ja, das wäre so mein letzter PS-Punkt. Ihr könnt ihn eigentlich nur kennen, wenn ihr diesen Film gesehen habt. Du Arsch! Es tut mir leid. Nein, also, ich gehe jetzt durch, weil das ist wie so oft einfach super witzig, was er gemacht hat. Hast du den Film denn gesehen? Ja, ich liebe US-Comedy. Also, es ist tatsächlich auch einer, wo ich sage, meine Güte, was für ein Typ. Okay, also dann ist das Raten jetzt diesmal das weniger Spannende, sondern ich gehe jetzt die einzelnen Dinge durch, was diese Andy Kaufman gemacht hat. Und ja, du hast recht, Jim Carrey hat Andy Kaufman gespielt und das war lange einer meiner Lieblingsfilme. Mit Soundtrack von R.E.M. Kommt noch. Einer meiner Lieblingsfilme ist aber auch in Deutschland der Film an sich nicht sehr bekannt. Hast du jemals Der Mondmann gehört? Gehört, Jim Carrey? Ja, gesehen nicht. Genau, und das ist aktuell auch wieder bei mir aufgeschlagen, weil auf Netflix gerade eine Dokumentation läuft, die quasi über die Dreharbeiten von Der Mondmann, behind the scenes. Weil das wurde, also ich gehe jetzt durch, aber letztendlich ist so, dass das Studio damals diese behind the scenes Szenen nicht zeigen wollte, weil Jim Carrey so Method Acting gemacht hat, dass er quasi in den Rollen geblieben ist und halt den mega Wichser gespielt hat immer. Ja. Genau so. Also Hinweis Nummer 2. Vielleicht lag es daran, dass ich Zeit meines Lebens immer Rollen gespielt und mein Publikum absichtlich verwirrt hatte. Ich sagte auch Dinge wie, wenn ich meinen Tod vortäuschen würde, 20 Jahre später würde ich zurückkommen. Am 16. Mai 2004 veranstalteten meine Freunde eine Welcome Home Party. Allerdings tauchte ich nicht auf. Das ist aber geil. Drittens, Fans glauben auch heute noch daran, dass ich weiterhin am Leben sei. Im Zuge der US-Präsidentschaftswahl 2016 wurde darüber spekuliert, ob Donald Trump nicht in Wirklichkeit ich sei, der hier sein endgültiges Meisterstück abliefert. Und das ist eine ernsthafte Diskussion gewesen in manchen Kreisen. Boah, also auch nicht gut, so spinnermäßig. Sehr gut. Valide Theorie. Viertens, R.E.M. verarbeiteten mein Leben im 1992 erschienenen Lied Man on the Moon. Ja. Also Michael Stipe, der Frontmann von R.E.M., war auch ein guter Freund tatsächlich. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, tatsächlich. Dabei liebe ich R.E.M. und finde Andy Kaufman super. Wir haben wieder was gelernt. Ja, wir haben vor allen Dingen wieder was gemerkt. Cool. Gemeinsam, ja. Fünftens. Die deutsche Regisseurin Maren Ade bezeichnete 2016 eines meiner alter Egos, Tony Clifton. Richtig, an den musste ich denken. Als Vorbild für ihre Filmfigur Toni Erdmann. Ach. Also Toni Erdmann, der Film, der quasi den Oscar gewonnen hat für bester ausländischer Film. Oh. Ich habe den leider nicht gesehen, aber die Filmfigur ist lose angelehnt an ein Tony alter Clifton. Ego. Sechstens, dieser Nachtclubsänger, also Tony Clifton, eine Figur, die Andy Kaufman gespielt hat, trat oft im Vorprogramm meiner Show auf, hatte aber auch eigene Auftritte in den gesamten USA. Clifton schikanierte und beleidigte sein Publikum und sang zudem oftmals in den falschesten Tönen. Clifton pickte sich zumeist einen Zuschauer heraus, den er beleidigte und demütigte. Lange Zeit wussten die Medien nicht, dass Tony Clifton von mir gespielt wurde. Clifton wurde im Rahmen meiner Shows immer wieder interviewt. Als sie meinen Namen erwähnten, begann er über mich zu schimpfen und behauptete zudem, dass er der eigentliche Star sei und ich ihn nur benutze, um reich zu werden. Das also, ist so eine geile Nummer einfach. Ja, man muss sich halt auch mal vorstellen, das ist halt USA der 70er Jahre. Da ist halt hier ja. Johnny Carson und da ist das Fernsehen noch in Ordnung. Also das ist halt so 70er, 80er. Da gibt es sowas Absurdes eigentlich nicht. Ja, also das ist halt komplett neu gewesen. Ja, es folgt dann noch strengen Regeln alles. Ja. Genau. US-weit bekannt wurde ich als Latka Graba in der Sitcom Taxi. Stimmt. Ja. Dieser basierte auf einer der Rollen, mit der ich als Stand-Up-Comedian früher bekannt geworden war. Diese Rolle, auf der das basierte, hieß der Foreign Man. Der war eine fiktive Person von der ebenfalls fiktiven Insel Kaspia, die im Meer versank. Er war etwas unintelligent gehalten und sprach mit einer sehr hohen Stimme sehr schlechtes Englisch. Neben absichtlich furchtbaren Parodien, zum Beispiel von Richard Nixon, spielte er auch immer wieder den Mighty Mouse Song auf einem Plattenspieler und synchronisierte nur eine einzige Zeile mit den Lippen Here I come to save the day. Der stand dann minutenlang auf der Bühne, hat diesen Plattenspieler laufen lassen, hat nichts dazu gemacht, gar nichts. Außer dann in der einen Sekunde, wenn quasi dieser Refrain kommt, dann perfekt mitzusingen. Ja. Und das ist was, was halt einer der, der Running Gags war. Bei meinen Auftritten zur Erfolgszeit von Taxi wollten die Zuschauer plötzlich nur noch Latka sehen. Ich war darüber sehr aufgebracht und revanchierte mich beim Publikum, indem ich aus dem Roman Der große Gatsby vorlas. Nach einigen Zeilen fragte ich mein Publikum, wollt ihr, dass ich weiterlese oder lieber Schallplatte hören? Das Publikum wollte natürlich das Mighty Mouse Lied hören. Auf der Platte war aber dann eine von mir gesprochene Version von Der große Gatsby. Das ist so eine geile Nummer, ich kannte die schon. Meine so Lesungen gut dauerten oft bis zum Morgengrauen. Ich las oft den gesamten Roman. Also das müsst ihr euch vorstellen, der hat dann quasi Auftritte gehabt, wo er als Comedian gebucht war. Also wenn ihr zu, ja, keine Ahnung, welchen Comedian geht man denn, Michael Mittermeier. Und Michael Mittermeier liest einfach nur den großen Gatsby. Und zwar ohne Erklärung, ohne irgendwas und ohne Pause. Und zieht's aber durch. Zieht's komplett durch. Aber, das finde ich einfach bewundernswert, dass du dir da die komplette Nacht um die Ohren schlägst und da irgendwie, keine Ahnung, 12 Stunden vorliest einfach. Ja, und dann das Schöne ist ja dann, dass die Leute, wir kennen das ja auch von hier, der Wolf, das Lamm und die Grüne, wie ich sage, dass die Leute dann halt drin sitzen und nichts damit anzufangen wissen, ja, und versuchen das einzuordnen. Und ist das jetzt Comedy? Ist das komisch? Müssen wir lachen? Ist das, also, ist das Kunst? Das kann das weg? Das ist tatsächlich auch was. Also die Szene mit dem großen Gatsby kommt in dem Film auch vor. Mhm. Und es ist halt dann echt, wie halt dann welche Fluchen den Raum verlassen und halt welche einschlafen und so weiter. Sehr, sehr witzig. Mein größter Traum war es, in der Carnegie Hall aufzutreten. Diesen Traum verwirklichte ich mir 1979. Zu Beginn der Show stellte ich dem Publikum meine Großmutter vor, welche die Show ebenfalls verfolgte. Erst gegen Ende stand die Großmutter auf, riss sich die Maske vom Gesicht und entpuppte sich als der Komiker Robin Williams. Für Aufsehen sorgte auch der Auftritt von Eleanor Cody Colt, die auf der Bühne einen Herzinfarkt und ihren Tod vortäuschte. Da kam ich als Indianer verkleidet auf die Bühne, führte einen Tanz auf und Gold erwachte wieder zum Leben. Gegen Ende der Show lud ich meine Gäste zu Milch und Keksen ein. Das war also quasi Mrs. Doubtfire. Ja, so ungefähr. Saugeil. So. Zehntens, Jim Carrey spielte mich, sein Idol, im 1999 erschienenen Film Der Mondmann. Dieser Tage ist auf Netflix eine Dokumentation über die absurden Dreharbeiten erschienen, Jim und Andy. So. Und das Beste, den besten Part habe ich tatsächlich nicht rein, weil was er auch gemacht hat, ist unter anderem Frauen im öffentlichen Fernsehen zum Wrestling aufzufordern. Ja, stimmt, stimmt. Und das ist aber, ich konnte es partout nicht kürzen. Das ist hier nochmal eine komplette Seite, was er mit Wrestling alles angestellt hat. Ich empfehle wärmstens, den Film zu gucken und oder das auf Wikipedia nachzulesen. Es ist zum Brüllen. Aber ja, ich mag ja absurden Humor und er war einer der ganz, ganz großen Vorreiter, was das angeht. Großer Typ. Sehr schön, habe ich nie von gehört. Ist aber toll. Jetzt werde ich mir den Film anschauen. Und wenn auch ihr mal eine tolle Idee habt, schickt uns eine Mail. Guckt auf das-a.ch. Dort findet ihr Kontakte zu uns. Und vielleicht schickt ihr uns auch eure Lieblingsfigur aus der Geschichte, sodass wir uns die gegenseitig vorstellen können. Kontakte zu heißen Boys aus deiner Umgebung. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Tschüss.